Die Avantgarde ist mal wieder in die Krise geraten. Vielleicht, weil sie allzu sehr mit dem Fortschrittsoptimismus verbunden war. Von einem neuen Menschen, einer neuen Gesellschaft, einer Weltsprache der Kunst träumte, die Leben und Kunst versöhnen sollte. Nicht zu übersehen ist jedenfalls, dass die Avantgarde-Kunst in den letzten Jahren häufig nur Variationen und Leerlauf produzierte. Retrospektiven oder Neuauflagen wie Neo-Dadaismus oder Neosurrealismus beherrschen die Kunstszene. Mit ihrem Nachexpressionismus feiern die neuen Wilden Ausstellungstriumphe. Was ist los mit der Avantgarde, fragt Hans Platschek. Eine Anzahl roter Streifen, billig auf weißes Papier gedruckt, kleben am Schaufenster eines Ladens, der moderne Möbel feilhält. Daneben hat der Inhaber einer Reinigungsanstalt ein grünes Papier an die Scheibe geklebt, mit einem verkrümmten Schachbrettmuster an den Rändern. Auf die Fahrbahn davor sind abermals Streifen gemalt, weiße diesmal, und weil sie abgefahren und verwaschen sind, wirken sie wie Kunst. Sie sind keine Kunst, sondern Zebrastreifen. Auch das grüne Papier hat nur die Aufgabe, den Passanten anzukündigen, dass hier Anzüge zu Sonderpreisen gereinigt werden. Zwar könnte das Randmuster von Vasarely stammen, um Kunst jedoch handelt es sich in keiner Weise, ein Reklamezeichner hat vielmehr lange Finger gemacht. Nur die roten Streifen am Möbelladen sind Kunst, so jedenfalls heißt es auf einem weiteren Papier, das zur Erklärung an der gleichen Scheibe klebt. An dieser Straßenecke läuft ein Lehrstück ab. Die Streifen sind darin nicht einmal interessant, sie sind nur Requisiten. Was sofort ins Auge fällt, ist das Verhalten der Passanten. Die meisten nehmen keine Kenntnis von der Schaustellung. Sie dürften die roten Streifen für eine Reklame oder für ein etwas schäbiges Markisenmuster halten. Wenn es hochkommt, fragt sich der eine oder der andere, der vor dem Fenster der Möbel wegen innehält und das Begleitpapier liest, was in Gottes Namen an den Streifen Kunst sein mag. Genauso, das ist wahr, soll er fragen. Nur etwas mehr Beteiligung hätte man sich gewünscht. Man hätte mehr noch hingenommen, dass er erboste, mit Gift und Galle fragen würde. Vor 50, 60 Jahren hätte ein Mann von der Straße, der irrtümlich oder zufällig vor ein ihm unverständliches Kunstwerk geraten wäre, dieses angezetert. Wohlan, Kandinsky und viele andere haben derartige Begebenheiten erzählt. Es wäre ein Satz gefallen, der in einem fort die moderne Kunst begleitet hat, mein Kind kann das auch. Kunst als Kinderspiel, das sollte eine einst missliebige Bildersprache zur Belanglosigkeit herabwürdigen. Vor den Streifen aber kommt der Satz nicht auf, einfach deshalb, weil es nichts zu denunzieren gibt. Ein jeder, das steht fest, auch ein Kind, kann solche Streifen anfertigen, an eine Scheibe kleben und für Kunst ausgeben. Genau das aber ist die Einsicht, die eine kunstlose Kunst wie diese vermitteln will. Der Passant, der, sei es achselzuckend, sei es mit den Gedanken schon woanders, fragt, was an den Streifen Kunst sein mag, verhält sich nicht regelwidrig. Gewiss etwas interessierter hätte er fragen können, nur ist es offenkundig, dass sein Mangel an Teilnahme nicht zuletzt auf die Anspruchslosigkeit zurückzuführen ist, mit der hier Kunst in Erscheinung tritt. Hätte aber einer tatsächlich mehr Interesse gezeigt, ein Interesse selbst, das aus der kargen Darbietung jene Folgen zieht, die einmal zur Diffamierung unverständlicher Kunstwerke gehörte, hätte er mit einem Wort sein Kind dazu angehalten, auf Papier gebrachte Streifen wo immer anzukleben, der Künstler, der die Streifen zu seiner Sache machte, hätte ihm und vor allem sich selber beglückwünscht. Die Streifen sind ein Beispiel unter vielen. Sie führen im Alltag an der Straßenecke vor Augen, was vor kurzem noch in der Kunstwelt die Gemüter erhitzte, heute aber von Resignation oder dem gleichen Achselzucken begleitet wird, mit dem der Passant die Streifen am Schaufenster quittiert. Es geht um das Ende der Avantgarde oder Dürer, aber genauer gefragt, kann man die jeweilige Neukunst, die Saison für Saison den Markt bestückt, zur Avantgarde zählen? Hat dieser im Übrigen aus dem Militärischen stammende Begriff noch einen Sinn oder sollte man ihn als ein Etikett nehmen, das vergilbt also historisch ist. Nimmt man das Wort Avantgarde wörtlich, so findet man in älteren Lexika die militärische Erklärung, es handelt sich um einen vorgeschobenen Truppenkörper, der den folgenden Truppen den Weg ebnet und Zeit gewinnen lässt. Ihre Spitze ist ungesichert. Neuere Lexika sparen merkwürdigerweise den militärischen Aspekt aus. Es ist von literarischen und künstlerischen Strömungen die Rede, die überlieferte Ausdrucks- und Darstellungsformen sprengen und neue Entwicklungen einleiten wollen. Sehr früh aber sind bereits Stimmen laut geworden, die sich über die Spitze oder über die neuen Entwicklungen ihre Gedanken machten. So hat Karl Einstein in einem nachgelassenen Buch Die Fabrikation der Fiktionen die ganze Avantgarde-Idee im Bausch und Bogen verdammt. Später, 1962, als es noch nicht an der Tagesordnung war, hat Hans Magnus Enzensberger über die Aporien der Avantgarde nachgedacht, nunmehr die Praxis vor Augen, dass Kunstwerke, und mögen sie noch so neu sein, auf einen Markt kommen. Im Augenblick, da ein Kunstwerk auf den Markt kommt, tritt es nicht allein zu anderen Waren, sondern auch zu anderen Kunstwerken in Konkurrenz. Auf diese Weise, so Enzensberger, wird der geschichtliche Streit um die Nachwelt zum kommerziellen Wettbewerb um die Mitwelt. Der Trend von morgen wird vom Markt der Künste und seinen Auguren, wenn nicht gerade erfunden, so doch proklamiert. Der Nachruhm des Kunstwerks wird im doppelten Wortsinn kassiert, er wird als Publicity in Forum verwandelt und seine Nachwelt industriell hergestellt. Der Avantgarde wird das Avant zum Verhängnis, es sei denn, sie bilde die Kundschaft, die mit dem Neuesten bedient sein will, zur Vorhut aus. Aber diese Umkehrung ist längst nicht mehr die Sache einzelner Künstler, denen das Neue am Herzen liegt. Ein Publikum, eine Kundschaft also, die sich als Vorhut fühlt, wird von ganz anderen Instanzen der wahren Welt bedient. Das Neueste in der Kunst kann vertraut vorkommen. Vor 5, 6 Jahren machte das Wort Innovation in der Kunstwelt seine Runde. Kein Künstler, kein Kritiker, kein Ausstellungsmacher, der, sofern er auf sich hielt, es nicht in Gebrauch nahm. Aber Innovation, Sonderangebot, Nervenkitzel, das kennt man zur Genüge vom Kaufhaus her. Die so gespiegelte Warenwelt ergibt keine Brechungen, sondern eine Wiederholung. Allmählich setzte sich der Gedanke durch, dass die Avantgarde oder zumindest ihr Anspruch das war, was Benjamin paradoxerweise von der Mode sagte, die ewige Wiederkehr des Neuen. Damit verlor das Neue nicht nur seinen Reiz, sondern ebenso seine Provokation. Time Magazine brachte Mitte der 60er Jahre einen Essay, der die Avantgarde direkt mit der Reklame verglich. Der australisch-amerikanische Kritiker Robert Hughes hieb in Artikeln und Fernsehsendungen in die gleiche Kerbe, die Avantgarde sei ein Luftgespinst. Heute ist es so weit, dass sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Ende der Avantgarde spricht. Man macht sich keiner Vereinfachung schuldig, wenn man den Markt als den Förderer und den Vernichter der Avantgarde in den Vordergrund rückt. Neu ist das nicht. Schon am Beispiel Baudelaire hat Benjamin die These aufgestellt, dass der Markt die Instanz fürs Neue, für die Originalität abgab. Nur steckt in dieser avantgardistischen Prähistorie, wenn man es so nennen will, ein Haken, wenn nicht gar ein Anachronismus. Der freie Künstler in der bürgerlichen Gesellschaft ist insofern frei, als er seine Haut zu Markte tragen kann. Es steht auf einem anderen Blatt, ob er sie auch los wird. Eine öffentliche Kunst widerspricht der militärischen Metapher, dass da eine Spitze der Truppe den Weg ebnet. Es ist vielmehr der Tross, der den Ausschlag gibt. Es stimmt schon, kein Fürst, kein Kirchenfürst erteilt dem Künstler mehr einen Auftrag mit dem Recht, ihm bei der Ausführung dreinzureden. Den Auftrag ersetzt die Nachfrage. Wonach aber gefragt wird, das lässt sich leicht ausrechnen. Die Pariser Salons des 19. Jahrhunderts stellten Übereinkünfte in Öl auf Leinwand zur Schau, ohne möglichst die Öffentlichkeit vor den Kopf zu stoßen. Die Resultate sind bekannt. Historische Szenen, weinende Kinder, pornografische Akte oder in Bettlaken gehüllte Gestalten, die jeweils als Griechen oder Römer gelten sollten. Die Avantgarde, mit welcher Kunstrichtung man sie immer in Verbindung bringen will, hatte hier ihre Glanzzeit. Gleichermaßen aber machte sich ein Bruch geltend. Auf der einen Seite lehnte sie Übereinkünfte ab, sie pochte auf das Anrecht einer Zukunft. Andererseits brachte sie sich um das demokratische Verdienst, eine öffentliche Kunst herzustellen. Die zwei Schritte vorwärts, die ihre ästhetischen Entwürfe zeigten, hatten den Schritt zurück zur Folge, dadurch nämlich, dass sie auf dem Markt nicht nach Käufern, sondern nach Mäzenen Ausschau hielt. Es waren diesmal keine Fürsten und Kirchenfürsten, obgleich der eine oder andere Fürst im Paris der 20er Jahre sich nicht lumpen ließ. Es waren Fabrikherren, meistens aus Übersee, die mit der sonderbaren, ja eigenwilligen Kunst den Adelsbrief der Eigenwilligkeit erwarben. Es geht die schöne Geschichte um, dass die Dada-Ausstellung, die 1920 in Berlin stattfand, insgesamt und bis aufs letzte Stück von einer amerikanischen Mäzenin gekauft wurde. Leider ging das Schiff, das die Collagen und Montagen, die Puppen und die Wandbandflete nach Amerika befördern sollte, unter. Es muss nicht gegen die Avantgarde sprechen, wenn ihr Wirkungskreis einiges mit Snobismus zu tun hatte. Die Impressionisten, die Fauve, die Kubisten, die Dadaisten und die Surrealisten suchten sich zwar ihre Mäzene zusammen, sie wären aber nie auf den Gedanken gekommen, dem Mäzen dadurch Geld aus der Tasche zu locken, dass sie ihm den ganzen Weg entgegenkam. Der Förderer Marcel Duchamp zum Beispiel war ein schwerreicher Mann namens Walter Arensberg, der Duchamp tun ließ, was er wollte. Er selber, Arensberg, war auch nicht müßig. Er schrieb Zeit seines Lebens an einem Mammutwerk, darin er beweisen wollte, dass Shakespeares Werke nicht von Shakespeare, sondern von Francis Bacon wären. So wie man heute die Avantgarde sieht, steckte in ihrer Glanzzeit eine Utopie, die beileibe nicht nur die Kunst betraf. Jemand, der überhaupt nichts mit dem Avantgardismus zu tun hatte, ganz im Gegenteil, Maxim Gorki nämlich, hat es in einen Satz gefasst, der über den Anlass hinausreicht. Der Satz lautet: Die Ästhetik ist die Ethik von morgen. Ob es sich nun um das Aufsplittern von Flaschen und Mandolinen handelte, um abstrakte Kunst oder ums automatische Dichten, wer Konventionen zerbrach, hatte nicht allein eine neue Sehweise im Sinn, sondern ebenso eine neue Welt, die neue Stoffe, neue Gliederungen und neue Handgreiflichkeiten bot. Was heute Metapher war, konnte morgen Wirklichkeit sein. Ähnlich wie Gorki, obwohl von einem ganz anderen Standpunkt her, hat Breton es auf eine berühmte Formel gebracht: Die Welt verändern, sagt Marx, die Poesie verändern, sagt Rimbaud, für uns ist das ein und dieselbe Sache. Hinterher ist man natürlich sehr viel klüger. Was für Breton ein und dieselbe Sache war, hatte in Wirklichkeit, wenn überhaupt, nur Berührungspunkte. Lenin, der die Kommunisten die Avantgarde des Proletariats nannte, meinte etwas ganz anderes als der Künstler oder der Lyriker, der sich auf El Greco oder auf L'Outremont berief. Es hat Zeiten gegeben, da die beiden Avantgarden wenig voneinander hielten. In anderen Augenblicken haben sie sich verbrüdert. 1937, dem Jahr, da Picasso Guernica malte, veröffentlichten Ernst Bloch und Hans Eisler einen Dialog, der die Schwierigkeiten der Avantgarde im Umgang mit der damals antifaschistischen Volksfront nicht nur beschreiben, sondern auch bereinigen sollte. Auf eine andere Weise stellte sich wieder die Frage nach der Vorhut und dem Tross, nach der Masse und dem vorausblickenden Künstler, der glaubt, in der Volksfront Vertretern einer vulgären Kunstauffassung zu begegnen. Bloch und Eisler räumen das ein, geben aber gleichermaßen zu bedenken, dass es sich hierbei um keinen Dauerzustand zu handeln brauchte, wobei sie zu Recht auf die hitlersche Kunstpolitik als vulgärste Kunstauffassung überhaupt verwiesen. Was aber die beiden Avantgarden angeht, so heißt es: Die Vorhut des Proletariats hat sich als solche bewährt. Während nicht so erwiesen ist, ob die künstlerischen Leistungen der Avantgarde Zukünftiges repräsentieren. Ferner bringt die Arbeitsteilung im entwickelten Kapitalismus es mit sich, dass diese beiden Avantgarden zwar getrennt marschieren, aber nicht notwendig vereint schlagen. Sie bewirkt, dass das menschliche Dasein in zwei scharf getrennte Sphären, wie die soziale Wirklichkeit und den ästhetischen Schein auseinanderfällt. Ist das aber nicht in unserer Zeit ein unaufhebbarer Zustand? Lässt sich das sozial fortgeschrittenste Bewusstsein heute bereits mit dem ästhetisch fortgeschrittensten verbinden? Schon in der Fragestellung steckt eine Verneinung, die Bloch und Eisler allerdings im Verlauf des Gesprächs zurücknehmen. Sie führen keine Beispiele für eine avantgardistische Massenkunst an, was im Jahr 1937 auch schwer gewesen ist. Die Beispiele aber haben sich eingestellt, nicht als Massenkunst, das ist wahr, spärlich eher und als Entwürfe zu verstehen. Guernica hat im Lauf der Zeit die Züge eines Symbols angenommen, wie moderne Kunst und sozialer Appell ineinander übergehen können. Eislers Lieder, sowohl Lyrik von Brecht, machen das Gleiche deutlich. Albertis Gedicht an die internationalen Brigaden hatte es zu einer Popularität gebracht, die nur von Aragons Les Lilas et les Roses, den Versen zur Niederlage Frankreichs, überboten wurde. Aber auch in kleineren Maßstäben, innerhalb der Arbeitsteilung, haben sich Verbindungen geknüpft, so wenn Max Ernst seine Collage-Romane in Willy Münzenbergs Edition de Carrefour herausbrachte, so wenn Jackson Pollock in New York bei Siqueiros im Workshop arbeitete. Es kann schon sein, dass die angeführten Beispiele heute in einem allzu glänzenden Licht dastehen. Wenn aber schon die fortschrittlichsten Kräfte ihre Schwierigkeiten mit der Avantgarde hatten, wie sah es bei den weniger fortschrittlichen aus? Hier kommen Bloch und Eisler zur Sache. Wir dürfen aber die Augen davor nicht verschließen, dass das Kleinbürgertum, an das wir uns doch so dringend wenden müssen, und in gewissen Grenzen auch das Proletariat durch das kapitalistische Bildungsmonopol geschmacklich verbildet wurde und vielfach an Kitsch gewöhnt. Der Mann von der Straße ist meist nur stofflich interessiert. Er nimmt Feinheiten der Form, stilistische Ausarbeitungen selten wahr. Ja, er wird durch Formales eher abgelenkt. Für uns zwar ist, selbstverständlich, Niveau kein aristokratischer Begriff, sondern Niveau dasselbe wie die Höhe der Zeit. Der Künstler mit Niveau steht auf jener Höhe der Zeit, von der am besten die heutige Welt und am weitesten in die kommende gesehen werden kann. Die Problematik besteht darin, dass sich des Öfteren die kommende Zeit nicht von einer Anhöhe aus hat sehen lassen. Das Ende der Avantgarde fällt mit einer Verschiebung ästhetischer Bedürfnisse zusammen, deren politischer Hintergrund nicht abzuweisen ist. Einige Stellen im Blochs und Eislers Dialog klingen naiv, sie selber sprechen von Utopie. Denn neben dem Bildungsmonopol hat es stets ein Monopol in der Verbreitung von Unbildung gegeben, dem die Massenmedien erst die uns bekannten Riesendimensionen verliehen haben. Der B-Film, der Loro-Roman, das Kaufhausbild oder nur eine Schlagerparade im Fernsehen machen in ihrer Quantität qualitative Züge geltend. Komplizierter aber wird die Frage dann, wenn man die Massenmedien nicht pauschal als Instrumente der Verblödung, sondern auch als Instrumente der Information sieht. Es stimmt schon, oft gehen Information und Desinformation Hand in Hand. Nur ist der Zugang zur Information insofern leichter, als, wie Karl Kraus es sagte, die Tatsache weniger zur Nachricht wird als die Nachricht zur Tatsache. Dieses Wechselspiel ist durchschaubar, mitunter auch dem Ungeübten. Es hat aber gerade im ästhetischen Bereich Folgen gehabt, von denen eine das Ende der Avantgarde ist. Der amerikanische Kritiker Clement Greenberg, einer der ersten Verfechter Pollocks und der Action Painting, nimmt hier einen extremen Standpunkt ein. Er weist auf die Bedeutung hin, die der Mittelstand, die Mittelschichten, nach dem Krieg gewonnen haben. In Amerika kann man von einer Expansion der Mittelschichten reden, was fortwährend neue Adepten für neue Hochkulturen hervorbringt. Darunter litt das qualitative Niveau. Nimmt man nun Greenberg beim Wort mit der Frage etwa, ob eine Avantgarde immer eine Minderheit bedinge, so stimmt er dem zu. Eine Hochkultur sei immer eine Sache der Minderheit gewesen, einer Minderheit, die eng mit zivilisatorischen Momenten, mit dem städtischen Leben verbunden war. Folglich ist eine solche Hochkultur ebenso städtisch wie zivilisatorisch. Befragt, ob Kunst unweigerlich an Qualität verlöre, sobald sie auf ein breiteres Interesse stoße, meint Greenberg, er hoffe, dass es nicht so bleiben werde und er zöge eine Demokratisierung der Kultur jeder kulturellen Auslese vor. Er bleibe aber skeptisch, sobald er sich über die neuesten Künste äußert, die das Wort Avantgarde in Beschlag nehmen, eher als um Kunst handle es sich um eine Präsentation. Der Ausstellungswert, wie man es mit Benjamin sagen könnte, hat den Platz eingenommen, den früher der Kultwert einnahm. Oder nochmals, die Nachricht wird zur Tatsache. Die Avantgarde im historischen, von heute her gesehen, im klassischen Verstand, hatte stets im Auge, als Ob-Situation auszuprobieren. Der Unterschied zwischen als Ob und Realität, zwischen Nachricht und Tatsache, war ihr ohne weiteres bewusst. Mallarmés berühmte Antwort an Degas, der ihm selbst gefertigte Sonette mit dem Hinweis vorlegte, an Ideen fehle es ihm nicht, lautete, mein lieber Degas, Gedichte macht man mit Wörtern, nicht mit Ideen. Matisse, gefragt, ob ihn eine Frau, so wie er sie malte, nicht in Schrecken versetzte, wenn er sie auf der Straße sehen würde, erwiderte, das ist keine Frau, das ist ein Bild. Gerade weil der fiktive Charakter gewahrt wurde, kam die Realität zu ihrem Recht. Sie sollte als Darstellung gelten, nicht als Rohprodukt. Picasso hat es fast wie Hegel einmal so gesagt, Kunst ist eine Lüge, durch die wir die Wahrheit besser verstehen lernen. Mit anderen Worten, die Ästhetik hatte auch dort, wo sie sich am unnachgiebigsten zeigte, einen Realitätsbezug. Sie verwechselte sich nicht mit sich selber. Auch auf dem Markt zeigte sie Produkte, keine Markenzeichen. Was Grünberg und andere betroffen macht, ist eine Expansion der Künste, wie es vor nicht allzu langer Zeit hieß, die nicht von den Künsten, sondern von den Apparaturen des Kunstbetriebs in Gang gesetzt sind. Das Ausstellungswesen, der Kunstmarkt, die Farbreproduktion bestimmen in zunehmendem Maß, welches die Kunst der Stunde ist, auch auf die Gefahr hin, dass die Stunde nicht einmal 60 Minuten währt. Handfester als jede ästhetische Übung sind die Besucherzahlen, die Platznutzung, der Fernsehbericht. Man kann nun mit Greenberg einen solchen Betrieb ablehnen oder mit McLuhan auf eine qualitative Verschiebung hinweisen, die nicht mit dem Vorwurf der Trivialität abzutun ist. In jedem Fall stellt sich, wenn es um den Vorrang der Präsentation geht, die Frage, wozu man dafür eine Avantgarde braucht. Ein Kunstmuseum wird, wie immer auch die Anstrengungen aussehen, stets hinter einem Warenhaus zurückbleiben, eine Dokumente stets hinter einer Eisrevue. Das hat zu guter Letzt die Künstler in Verlegenheit gebracht, während es den Ehrgeiz der Arrangeure von Kunstausstellungen nur anstachelte. Der Künstler, der seine Streifen wie absichtslos an eine Schaufensterscheibe klebte, nahm womöglich dafür Rache, dass man ihm die gleichen Streifen auf einer Dokumente mit der gebührenden Präsentation ausgestellt hatte. Die Armseligkeit der Streifen am Schaufenster soll etwas von der Würde jener Avantgarde in Tage hinüberretten, die ohnehin von der Indifferenz beherrscht sind. Umgekehrt hat es auf einer Dokumente eine Demonstration dessen gegeben, was Krauss an der Verwandlung von Nachricht in Tatsache und was Greenberg an der Verschiebung von Kunst in Präsentation kritisierten. Das Stichwort hieß Befragung der Realität, Bildwelten heute. Bildwelten, das kann alles heißen. Und in Kassel hieß es auch praktisch alles. Gartenzwerge, Spiegeltitel, Kunst der Geisteskranken, mit inbegriffen, zwischen der es die Künstlerkunst schwer hatte. Nur, die so befragte Realität war keine, sie war eine Folge von Abbildern, teils eine Folge von ästhetischen Objekten, teils in die alltägliche Imagines vom Typ Tagesschau oder Zeitungsbild geschoben waren, als Hinweis vielleicht, dass wir tagtäglich in einer Bilderwelt leben und sie sehen lernen müssen. Nicht so, wie wir sie ohnehin sehen, dazu brauchte man keine Dokumente, sondern so, dass sie sich als ästhetisches Objekt verwenden ließe, hätten wir nur die richtige Schulung und die richtige Sehweise. Diese tagtägliche Bilderwelt also ist platonisch. Sie besteht aus schöpferischen Ideen, die zu erkennen den Kenner ausmacht, dass sie ihrerseits ein Abbild ist und wovon, sollte man tunlichst vergessen. Die Leute an der Straßenecke, die der Möbel wegen vor dem Schaufenster mit den Streifen stehen bleiben, zeigen allerdings den richtigen Instinkt, wo die wirklichen Innovationen, die wirklichen Präsentationen zu finden sind, in Schränken, die wie Geigenkästen aussehen, in Sofas, deren Matratze sich aufbauscht, in Regalen, denen nur der Fahrstuhl zu fehlen scheint. Wenn sich niemand mehr über Mode und Styling aufregt, sie sogar, wie McLuhan versichert, als neues Lebensgefühl begrüßt, hat der Avantgardist in seinem Studio, wo er sich Gags ausdenkt, die industriell wirkungsvoller herzustellen sind, seine Existenzberechtigung verloren. Will er, wie Warhol etwa, mit den Kulturindustrien konkurrieren, zieht er unweigerlich den Kürzeren. Macht er sich neue Apparate zu eigen, das Videogerät zum Beispiel, mutet seine Arbeit dilettantisch an. In diesem Dilettantismus ist eine Trotzhaltung versteckt. Echt reimt sich auf schlecht. Natürlich läuft man Gefahr, ins Moralisieren zu kommen, wenn man sich mit dem Ende der Avantgarde befasst. Funktionswechsel dieser Art müssen nicht unbedingt eine Sehnsucht hervorrufen, die partout vergangene Jahre golden heißt. Zwar hatte die alte Avantgarde ihre Heiligen, sie hatte aber auch ihre Scharlatane, auf die zumal die geldschweren Mäzene hereinzufallen pflegten. Ein Dalí und ein Brancusi sind diametral entgegengesetzte Gestalten. Dazwischen aber gibt es Mischfiguren wie den tüchtigen, auch im Reklamewesen wohlbewanderten Kurt Schwitters, der, was Präsentation, ja, was Selbstdarstellung betrifft, jedem Popkünstler um Längen voraus war. Von Schwitters stammt auch der schöne Satz, der, will man das schiefe Bild gebrauchen, auf den Grabstein der Avantgarde gehört, ewig währt am längsten. So witzig aber, wie er gemeint gewesen ist, soll man den Satz nicht nehmen. Er variiert lediglich die ewige Wiederkehr des Neuen. Zum Widersinn einer entleibten Avantgarde gehört ihr Historismus. Jede Saisonkunst nimmt, nach der Art von Hollywoods Remakes, Zeugnisse aus der Glanzzeit avantgardistischer Versuche in Anspruch, nur dass es sich nunmehr nicht um Versuche handeln soll, sondern um marktgerechte Wertstücke, auch wenn sie eine Saison später zur Makulatur zu rechnen sind. Wer erinnert sich heute noch an den Fotorealismus? Wer weiß noch, wie Konzeptkunst aussah? Wer schließlich kann sich ein Bild von dem machen, was einmal Pattern Painting hieß? Die Kunst der laufenden Saison nennt sich heftige Malerei und ihre Hersteller werden neue Wilde gerufen. Mit den Fauves haben sie allerdings nichts zu tun, ein wenig mit dem Expressionismus, viel mit Walt Disney und den Malübungen von Amateuren, die bereits zu verdorben sind, um unbescholten mit dem Malmaterial umzugehen, andererseits aber zu wenig können, um eine Darstellung zustande zu bringen. Der Erfolg dieser Kunst hat nicht allein wie üblich denen die Sprache verschlagen, die sie propagieren, auch den Verächtern fällt Richtiges dazu nicht ein. Verfechter wie Verächter, nicht zuletzt die Künstler selber, sind sich in einem allerdings einig, avantgardistisch ist diese Kunst nicht. Nach dem Ende der Avantgarde, fragte Hans Platschek. Die Zitate sprach Hans Schlunk, die Redaktion hatte Armin Halstenberg.